Und lasst ihr Welt, die noch nicht weiß, ich sage, wie alles das geschah, so sollt ihr hören von Taten blutig, unnatürlich, zufälligen Gerichten, blinden Mord und Toden durchgeführt.